Einzig anhand der psychologischen Tatsachen wäre hier die richtige Spur zu finden. Wir haben Indizien, sagen Sie. Ja, aber Indizien sind doch nicht alles. Wenigstens die Hälfte der Sache besteht darin, wie man mit den Indizien umzugehen versteht. Und verstehst du mit den Indizien umzugehen? Man kann aber doch nicht schweigen, wenn man fühlt, ganz deutlich fühlt, dass man der Sache nützen könnte, wenn... Ach, kennst du die Sache eigentlich ausführlich? Ich warte ja noch darauf, von dir Näheres über den Anstreicher zu hören. Ach so, ja. Also höre die Geschichte. Genau am dritten Tag nach dem Mord, am Morgen, als sie sich noch immer mit Koch und Pestjakow abgaben, obwohl beide jeden ihrer Schritte nachweisen konnten, alles war schreiend klar, wird plötzlich ein ganz unerwartetes Faktum bekannt. Ein gewisser Duschkin, ein Bauer, Besitzer einer Kneipe gerade gegenüber jenem Hause, erscheint auf dem Polizeibüro, bringt ein Etui mit goldenen Ohrringen und erzählt eine ganze Geschichte. Vorgestern Abend, sagt er, kurz nach 8 Uhr, merkt ihr Tag und Stunde, kommt zu mir ein Anstreicher, Nikolai, der auch schon vorher am selbigen Tage da gewesen war, und bringt mir dies Kästchen, in dem, sehen Sie, goldene mit Steinchen besetzte Ohrringe drin sind, und bittet mich, ihm 2 Rubel drauf zu leihen. Auf meine Frage, woher er denn das hat, sagt er, er hab es auf dem Trottoir gefunden. Weiter habe ich ihn nicht ausgefragt. Das alles sagt Duschkin. Sondern gab ihm einen Schein, das heißt also einen Rubel, denn ich dachte, wenn ich sie nicht nehme, versetzt er sie bei einem anderen und wird das Geld sowieso versaufen. Also mögen die Sachen doch besser bei mir liegen. Sollte aber etwas herauskommen oder sollten Gerüchte auftauchen, bringe ich es auf die Polizei. Selbstverständlich schwindelt er, lügt wie gedruckt, denn ich kenne diesen Duschkin. Er ist selbst Pfandleiher, schafft Gestohlenes beiseite und hat dem Nikolai das Ding, das seine 30 Rubel wert ist, nicht abgeluchst, um es auf die Polizei zu bringen. Er hat nur nachher einfach Angst bekommen. Doch zum Teufel mit Duschkin. Hör weiter. Ich kenne den Nikolai Dementja von klein auf, erzählt Duschkin weiter. Er stammt aus demselben Riasanschen Gouvernement wie wir. Nikolai ist ansonsten kein Säufer, aber ab und zu macht er eine Sauftour und ist dann meistens etwas blau. Und ich wusste, dass er in jenem Hause mit Dimitri arbeitete, denn Dimitri stammt auch aus derselben Gegend. Als er von mir den Schein erhalten hatte, wechselte er ihn gleich in Kleingeld um, trank nacheinander 2 Gläschen, nahm den Rest des Geldes und ging seiner Wege.